Ihre Rundfunkstationen senden quäkende Negerlaute, wenn sie es nicht hin und wieder vorziehen, deutsche oder italienische Musik zu übertragen, da sie eine eigene von Rang nicht besitzen. Ihre Literatur erschöpft sich in einer ätzenden Gesellschaftskritik, hinter der keine aufbauende Idee steht und die mir nur ein eitles Herumzeigen ihrer eigenen morbiden Schwäche darstellt. Irren nicht, sie sagen wissentlich die Unwahrheit. Operieren nur mit den Begriffen von Kultur und Zivilisation, die ihnen innerlich vollkommen fremd sind, hinter denen sie aber ihre abgefeimten politischen und wirtschaftlichen Eigeninteressen verstecken versuchen. Woher nehmen sie das Recht, gerade uns gegenüber auf ihre kulturschützerische Mission hinzuweisen? Sie, deren ganze Geschichte von den blutigen Spuren ihres Barbarismus, ihrer Kulturlosigkeit und Zivilisationsfeindschaft gezeichnet ist. Unser Volk hat verdient, dass es gegen geisteskranke Weltapostel, auch wenn sie unbewusst handeln und eine lächerliche Minderheit darstellen, in Schutz genommen wird. Man muss deshalb den schwätzenden Subjekten sofort in die Parade fahren. Wer auf das Wort des Feindes achtet, ist ein Verräter an unserer Sache. Der die deutsche Kampfkraft und Weitertragen erlogener feindlicher Gerüchte schwächt, versündigt sich damit am Opfersinn unseres Volkes, der vom Heldentod von Hunderttausenden gefallenen Soldaten umflohen ist. Amen! Wo wir zusammenstehen und wo wir zusammen gehen, da fühlen wir uns im Reich und seiner Zukunft verpflichtet. Die Barrieren, die uns ehedem trennten, sind niedergerissen. Volk hat wieder zu Volk gebunden. Wenn die Alten das nicht verstehen, wir Jungen haben es schon durchgeführt. Das Alte liegt in den Flammen. Das Neue wird aus der Flamme unseres eigenen Herzen zum Erfolg sein. Lies sie uns zusammen in einem Gelöbnis. Den Gelöbnis haben sie so oft aus tiefster Qual früher, als sie die Macht kämpften, den Abend in den Himmel hinausgeschickt haben. In demselben Gelöbnis, das heute wieder unter diesem Himmel und die Leuchten von unserem Namen ein Spur sein soll. Das Reich und die Nation und unser Führer Adolf Hitler ein der Kampf geht weiter, der Kampf geht weiter. Es ist Zeit, die Stimme zu erheben. Wir haben unser Schicksal in der eigenen Hand. Für unseren Freiheit würden wir alles geben. Man brauchte nur die Asche zu entfernen. Dann brannte das Feuer wieder. Nun bläst der Sturm der Zeit die Glut hinein, beginnt sie zu hellen Flammen zu erfassen. Der Kampf geht weiter, der Kampf geht weiter, haben wir nicht verloren. Nicht wie diese Welt, wird der Tag so scheißen, haben wir uns trotzdem den Kampf übersprungen. Der Kampf geht weiter, der Kampf geht weiter, es ist Zeit, die Stimme zu erheben. Wir haben unser Schicksal in der eigenen Hand, für unsere Freiheit würden wir alles geben. Der Kampf geht weiter. Der Kampf geht weiter. Der Kampf geht weiter. Geiste belauschen wir aus weiter Ferne die dumpfe, grollende Melodie, Schicksal entscheidender Schlachten zu vernehmen. Dann haben wir das Kapitel unserer Geschichte geschrieben, das allen Sehnen, Leiden und Kämpfen unserer Väter und grauesten Vorzeiten an seinen letzten Sinn gibt. Man zweifle sich nicht! Revolutionen und Rechtsmachen wirken kalt! Und er darf nur der Ruder an, um diese minderrechte Stunde, den Ungeist der Vergangenheit, den Klammern zu vertrauen. Deutschland, ein reinfahrer Sieg! Heil! Sieg! Heil! Sieg! Heil! Eigentlich!